jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Umbrella von Slash und Dopper aktuell nochmal neu auf der Tool Room Miami 2019 Compilation rausgekommen. Und wir bleiben auch direkt bei Tool Room. Friend Within aus UK hat ja jetzt eine neue Nummer rausgebracht und die heißt Waiting. Die müssen wir euch spielen, die darf man euch nicht vorenthalten, weil die ist definitiv mega geil. unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Nathan Maynard mit einem seiner neuesten Tracks aus seiner neuen EP The Feeling. Das war die gleichnamige Nummer daraus. Kommen wir jetzt auch schon zu unseren drei Tracks am Stück. Da fangen wir heute mit einer ganz neuen Nummer auf Desolat, dem Label von Loco Dice, an. Rosa von Andrea Oliver. Das Teil hat er schon letztes Jahr im Sommer sowas von oft in seinen Sets gezockt. Jeder wollte wissen, was das ist. Und jetzt gibt's endlich. Und auch gleich für euch. Inklusive dem Adriano Remix auf der Scheibe. Aber den machen wir, denke ich, mal nächste Woche. Danach habe ich noch ganz neue Tracks auf Solar Records für euch. Einmal von Joseph Edmund, Circa heißt die, und eine neue von Mant zusammen mit den Biscuits, Carnival Tune. Ich weiß, Karneval ist schon vorbei, aber das Ding ist trotzdem gut. Ab geht's dafür. probably a time machine. You go back in time, go ahead of time. Fuck you, man. Gotta be a time machine. That's the boss. Club-Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Out. der Karneval tun hier beim Clubding. Wie immer gibt's das alles zum Nachlesen und Nachhören auf unserding.de, direkt nach der Show hier. Kommen wir jetzt zum heutigen DJ-Mix. Der kommt von niemand Geringerem als den Jungs von Modeselektor aus Berlin. Was machen die nicht alles? Labelbesitzer sind sie, veranstalten Partys, Konzerte und Festivals, touren nebenbei mit einer ziemlich krassen Live-Show um die Welt und auflegen, das tun sie auch oft noch. Und sie haben natürlich uns einen exklusiven Clubding-Mix gemacht und den hört ihr jetzt. Ladies and Gentlemen, Modeselektor in the Mix, eine Stunde für euch. In the Mix. Unser Ding. Clubding. Clubding. Oh. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. We'll be right back. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. rest. A party up sweeter than the rest. One glass, two glass, I'm happy. All I wanna do is make you happy. One bottle, two bottle, perfect. Fuck, you're so fucking perfect. Think it's all just in what you touch. I no longer know you want to watch. I gotta go, you want a bonus. I really hope you keep your promise. You know nothing about me. Do I like hard? Do I like sweet? You know nothing about me. Do I wanna stay? Do I wanna leave? You know nothing about me. Do I like hard? Do I like sweet? You know nothing about me. Do I wanna stay? Do I wanna leave? Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. About me, I'm all right.